Früher hab ich Rap gehasst, heute lieb ich jeden Satz, dafür bin ich so verhasst. Und keiner weiß, dass es mir nichts mehr ausmacht. Ja, ich wurde ausgelacht, doch keiner kann mir nehmen, dass ich mich selber hochgebracht habe. Wie eine Gabe, aber auch so wie ein Fluch. Genauso gut, wie dass ich nach dem Sinn such. Ich danke meinen Fans für die Unterstützung, denn ich schwanke zwischen Trendsetting und Entwicklung. Danke an die Leute, die mich hassen jeden Tag, denn Danke sagen fällt mir leicht, weil ich jeden mag. Doch ich hab es satt, mich zu rechtfertigen. Und im Endeffekt kann ich bewerkstelligen, dass es in meinem Interesse wäre aufzuhören. Mein Gewissen sagt, lass dich von keinem stören. Doch ich bin bereit, diesen Weg jetzt einzuschlagen. Es war eine schöne Zeit, ja, das kann ich wirklich sagen. Es kommt der Moment, an dem du unentschlossen mit deiner Entscheidung kämpfst. Es folgt eine Welt, in der du glaubst, alles im Griff zu haben. Doch es fängt langsam an, dass du dann nicht mehr dran Neues denkst. Du hängst mit Gedanken an dem Abschied, der dich. Neun volle Jahre hab ich mich mit Rap beschäftigt. Dann kam der Hype und es hat keinen überwältigt. Ich war der Typ, der es locker damit umging. Und auf einmal wollte ich mich selber umbringen. An diesem Punkt ging es an mir vorbei. Am Anfang war das Ganze noch eine gute Spielerei. Doch es wurde mit der Zeit viel fehlinterpretiert. Vor den Augen war das Ziel, es hat mich regeneriert. Was ist dann passiert? Man entscheidet sich anders. Wo du weder Fuß noch Hand hast, wanderst du in die Gedanken, die dich nicht mehr loslassen. Die Hände sind gebunden, du kannst keinen Fuß fassen. Du wirst krank, dieses Hin und das Her ist verdammt schwer, unfair, alles geht verkehrt. Und lange ist es her, dass ich wieder lachen kann. Denn alles flog umher, alles fängt wieder an. Es kommt der Moment, an dem du unentschlossen mit deiner Entscheidung kämpfst. Es folgt eine Welt, in der du glaubst, alles im Griff zu haben. Doch es fängt langsam an.